Diese Geschichte ist mit Fett geschrieben. Sie handelt von Vergänglichkeit und zersetzt sich mit der Zeit von selbst. Ich bin ein Stück Fett. Ich mache Dinge, die ein Stück Fett tut. Faul in der Ecke sitzen und verranzen. Ich hinterlasse Fettflecken, wohin ich auch gehe. Ich schäme mich keinen Meter weit für meine Existenz. Ich bin keine Kunst, ich kann weg. Ich bin manchmal traurig, dass nicht mehr aus mir geworden ist. Vor allem, wenn die Leute kommentieren. Schaut euch mal dieses eklige Stück Fett an. Aber was soll's? Traurig hin, traurig her. Es ändert nichts an meinem innersten Sein. Ich werde verranzen. Einfach so. Das ist unser Schicksal in der Fettfamilie. Man könnte sagen, es ist uns in die Wiege gelegt. Nichts bleibt für immer und so weiter und so weiter. Tschüss, ciao und gute Nacht.